Am 16. Juni legte die Heimatbesuchergruppe der Schüler der koreanischen Oberschule in Japan unter Leitung von Ho Kyung, Direktor der koreanischen Oberschule Kobe, an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude die Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.